Erst als König David in seinem Palast wohnte, sagte er zum Propheten Nathan, ich lebe in einem Palast aus Zedernholz, aber die Bundeslade des Herrn ist nur unter Zelttüchern. Zweiter Nathan antwortete dem König, Tu, was du vorhast, denn Gott ist mit dir. Dritter doch in derselben Nacht erhielt Nathan einen Befehl von Gott. Vierter Gott sagte, geh und sprich zu meinem Diener David, so spricht der Herr, du sollst mir kein Haus bauen, in dem ich wohnen kann. Fünfter, ich habe in keinem Haus gewohnt, seit ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis heute, ich bin immer in einem Zelt umhergezogen. Sechster, habe ich jemals, als ich mit ganz Israel unterwegs war, zu einem der Richter gesagt, die ich beauftragt hatte, mein Volk zu führen, warum baut ihr mir keinen Palast aus Zedernholz? Siebter, darum sollst du jetzt meinem Diener David sagen, so spricht der Herr der Herrscharen, ich habe dich von der Weide geholt, wo du die Schafe gehütet hast, damit du der Anführer meines Volkes Israel wirst. Achter, ich war bei dir in allem, was du getan hast, und habe alle deine Feinde vor dir vernichtet. Ich werde dir einen großen Namen geben, wie die Namen der mächtigsten Menschen auf der Erde. Neunter, ich werde meinem Volk Israel einen Ort geben und es dort ansiedeln, damit es an seinem eigenen Platz wohnen kann. Böse Menschen sollen es nicht mehr unterdrücken wie früher, zehnter seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel eingesetzt habe. Ich werde alle deine Feinde besiegen. Und ich sage dir, der Herr wird dir ein Haus bauen. Elfter, wenn deine Zeit gekommen ist und du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen als deinen Nachfolger einsetzen und sein Königtum festigen. Zwölfter, er wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron für immer festigen. 13. Ich werde sein Vater sein, und er wird mein Sohn sein. Ich werde ihm meine Güte nicht entziehen, wie ich sie deinem Vorgänger entzogen habe. 14. Ich werde ihn für immer über mein Haus und mein Königtum setzen, und sein Thron wird für alle Zeiten bestehen bleiben. 15. Nathan sprach zu David genau nach diesen Worten und dieser Vision. 16. Da ging König David hinein, setzte sich vor den Herrn und sagte, wer bin ich, Herr, mein Gott, und was ist meine Familie, dass du mich so weit gebracht hast? 17. Und das ist dir noch nicht genug, mein Gott, du hast dein Versprechen für das Haus deines Dieners weit in die Zukunft ausgedehnt und mir zukünftige Generationen gezeigt, Herr, mein Gott. 18. Was soll ich, David, noch zu dir sagen, denn du kennst deinen Diener ja selbst. 19. Herr, wegen deines Dieners und nach deinem Willen hast du all diese großen Dinge getan und sie deinem Diener gezeigt. 20. Herr, niemand ist wie du, und es gibt keinen anderen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. 21. Welches Volk auf der Erde ist wie dein Volk Israel, das sich ein Gott als sein Volk erwählt hat? Du hast dir einen Namen gemacht, indem du große und furchtbare Taten für sie getan hast, und hast andere Völker und ihre Götter vor deinem Volk vertrieben. 22. Du hast dein Volk Israel für immer zu deinem Volk gemacht, und du, Herr, bist ihr Gott geworden. 23. Und nun, Herr, möge das Versprechen, das du deinem Diener und seiner Familie gegeben hast, für immer gültig sein, und Tu, was du gesagt hast. 24. Dann wird dein Name bestehen und für immer berühmt sein, und man wird sagen, der Herr der Herrscharen ist der Gott Israels. Und das Haus deines Dieners David wird vor dir feststehen. 25. Denn du, mein Gott, hast deinem Diener offenbart, dass du ihm ein Haus bauen willst. Darum hat dein Diener den Mut gefasst, dieses Gebet vor dir zu sprechen. 26. Nun, Herr, du bist Gott und du hast deinem Diener dieses gute Versprechen gegeben. 27. Bitte segne die Familie deines Dieners, damit sie für immer vor dir besteht. Denn was du, Herr, segnest, ist für immer gesegnet.